Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem allerersten Demo-Tape unserer Band, die bis jetzt noch keinen richtigen Namen gefunden hat und trotzdem schon die geilste der Welt ist. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen nur die Mitglieder dieser meisterwerkende Krötenband präsentieren. Unser Drummer, Hansi! Aber das ist natürlich noch nicht alles. Da wäre noch zu meiner Rechten der unangefochtene Meister der Gitarre, der Meister und Künstler seines Handwerks. Zu meiner Rechten an der Gitarre, Schnobby! Blüffende Sänger, Topfdeckel Keule, der mit den kurzen Haaren kürzer als der kürzeste Rasen. Jetzt erzählt der Spieler da, wie der Spieler uns aus der Mühle stand. Was in der Fotze hat sie gesagt, direkt in uns aus der Mühlenstadt. Jetzt ist sie endlich wieder da, direkt in uns aus der Mühlenstadt. Was in der Fotze hat sie gesagt, direkt in uns aus der Mühlenstadt. Vorne Deutschland über. Jetzt sind sie endlich wieder da. Oh, die rechten Jungs Rechtshänder von der Beamtenstadt. Oh, die rechten Jungs aus der müden Stadt.